Nazis. Anarchie und Bier. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 31.8. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung oder wir sind hier live bei punkrockesradio.de. Und wir haben heute zu Gast die Band Gedrängel. Wunderschönen guten Abend. Hallo. Guten Abend. Ja, ich stelle euch mal kurz vor, der Simon, der Konsti und der Johnny. Der Simon. Der Konsti. Ja. Und der Johnny. Ja, ihr habt jetzt eine neue Platte draußen. Nee, habt ihr noch gar nicht draußen. Nee, wir sind zu früh eigentlich hier bei dir. Es passte uns nur gerade so gut in Kram heute vorbeizukommen. Ja. Sonst passt es uns ja, du kennst uns ja, nie in Kram zu dir zu kommen, weil heute ist ja Montag, also Mittwoch in Süddeutschland. Und da proben wir immer. Darum können wir immer montags nicht zu dir kommen. Wir haben aber auch immer montags keinen Bock zu proben, wenn wir am Wochenende ein Konzert gespielt haben. Aber darum, montags habt ihr dann ja immer Zeit, weil ihr eigentlich ja proben müsstet. Also habt ihr da immer freien Termin eigentlich. Ja, wo wir dann proben. Weil das ist ja auch wie eine Probe hier, ne? Ja. Also wenn ihr jetzt noch ihr spielt jetzt noch hier live, ne? Nur weil die ersten drei Buchstaben gleich sind, kommt es nicht aus selber raus. Man kann ja auch die Probe mit dem Radioauftritt irgendwie, kann man ja auch verbinden. Haben wir eben, als die anderen noch nicht zugehört haben, ja auch schon drüber gesprochen, dass wir gerne mal unseren Kram hier in deine Bude stellen würden, um dann hier zu spielen. Mit deiner Wandergitarre kannst du uns nicht locken. Ja, das geht aber. Aber mit deiner neuen Leopardentiger, nee, was ist das? Krokodilslederwand. Ist der Schrank vegan? Ja, das ist vegan, ja. Also das sieht man jetzt ja im Radio nicht, ne? Aber wir beschreiben mal hier diese unglaublich schöne krokodilslederne Schrankwand. Sieht ein bisschen aus wie überfahrene Teenage Mutant Hero Turtles. Also kommt mal alle vorbei. Ja, es lohnt sich. Nicht nur aus dem Fenster gucken, sondern auch mal hier Schrankwand anklotzen, ne? Oder ihr guckt bei www.pogoradio.de. Seht da nämlich eine Livecam, die ist dann immer montags zwischen 20 und 21 Uhr geöffnet. Und da seht ihr im Hintergrund die Schrankwand. Du hast dich eben noch so beschwert, dass man sie da nicht erkennt. Ja, es sieht sie nicht so gut aus, sagen wir mal so. Es sieht einfach aus wie Scheiße gestrichen. Also Internet spendet für eine bessere Kamera, damit man Rüdis Krokolederschrank sehen kann. Ja, das sieht man aber wieder die Pickel. Dann brauche ich dann schon wieder jemand, der mich schminkt. Liebes Internet, spende. Spende. Oder so ein Weichfilter dann irgendwie. Jeder kriegt so ein Weichfilter drüber. Ja, wir dürfen nicht so viel über Sachen sagen, die man sieht, weil das nervt doch immer tierisch, wenn man irgendwie Radio hört und dann reden die Leute von den Sachen, die sie sehen. Dann denkt man immer, ist irgendwo falsch. Ja, genau. Ja, das ist, also ist man auch, also sorry Leute, ihr seid sowieso falsch, aber nicht so falsch. Das ist auch genauso, wenn sie im Morgenmagazin über Facebook reden, ne? Morgenmagazin, was ist das? Das ist das, was man so morgens anguckt, bevor man zur Arbeit geht. Arbeit, was ist das? Punkrock. Ah, die Bohème hier, ne? Die wieder am Start. Bohème, was ist das? Weißt du, wie man das buchstabiert? Boheme. Richtig. So kann man einige Buchstabierwettbewerbe gewinnen. Wie buchstabiert man das Wort Käse? Handyadioin. Handyadioin. Handyadioin buchstabiert man Handyadioin. Wie man spricht. Ja. Haus und Hof ist zum Beispiel ein Handyadioin. Ist dir bekannt, was ein Handyadioin ist? Nee. Haus und Hof. Also oder mein Lieblings-Handyadioin ist Feuer und Flamme. Ja, ist auch schön. Das sind so Sachen, die durch eine, wie heißt das? Was ist und für ein Ding? Attribut, nee, Bums. So ein Verbindungswort, was zwei andere Wörter verbindet. Ein Und-Wort. Naja, okay, also ne, die Dinger, die wir gerade genannt haben. Mhm. Kind und Kegel beispielsweise. Kind und Kegel auch. Mhm. Anarchie und Bier. Anarchie und Bier. Anarchie und Abitur. Genau. Mhm. Kommen wir mal zu eurer Band. Jetzt für die Nerds da draußen, also es gibt ja ein paar, die interessieren sich für Musik. Wie lange gibt es denn euch schon? Wo kommt ihr her? Was macht ihr so? Wie sind da eure Ziele? Wie seht ihr euch in 5 Jahren? Ja, es gibt seit 8 Jahren. und wir haben eigentlich schon alles erreicht. Ja. Wie lange gibt es uns in der Besetzung? Seit 1,5? 2 Jahren? Seit 2 Jahren? In der Besetzung 2,5 Jahre, würde ich sagen. Ja. Genau. Und wir haben keine Ziele. Hat es eure Karriere geschadet, dass der Martin Seliger euch verlassen musste? Nö. Nee? Nö. Also, aber wir hatten auch vorher keine Karriere. Und weil da hattet ihr ja schon so ein bisschen so ein C-Promi am Start, irgendwie hinten am Schlagzeug. Ja, wenn vorne 2 B-Promis stehen, dann reicht das. Ist das so? Wird er als C-Promi wahrgenommen in deinen also, Augen? Ja, also so in meiner Timeline schon, weil er ja ständig irgendwas postet und mindestens 10 Leute dann... irgendwie einen Daumen hoch oder sowas machen. Nö, hat uns aber nicht geschadet. Nee. Weder, dass er dabei war, noch, dass er gegangen ist. Mhm. Ja, ich höre hier gerade die Staubknödel hier durch die... Ja, außerdem haben wir jetzt halt einen A-Promi am Schlagzeug, ne? Ah, richtig. Johnny, ja. Wir haben den Johnny. Johnny, gut gebaut, kein Bierbauch. Eben, und guck dir mal meine Timeline volles an, Haar. Da schlackerst du aber mit den Ohren. Ja. Frisch aus der Pubertät herausgekrochen im Grunde. Es ist auch eher ein FSJ, was ich hier mache. Also so Hospizarbeit. Ja, wir haben eine neue Platte aufgenommen, das war unser Ziel, deswegen haben wir jetzt eigentlich auch alle Ziele erreicht und davon haben wir gerade auch schon einen Song gehört und dazu, da kann man sich auch ein Filmchen zu angucken in diesem Internet, das hast du ja heute auch geteilt. Das hieß irgendwie Alf-Tasse, ne? Muss ich immer an diesen Alf denken da? Daher ist das auch, also wir haben das, du kennst auch den Richie, dem müssen wir ganz, ganz groß Danke sagen, weil dem haben wir die Idee geklaut, dass es lustig ist oder dass man sich einfach mit einer Alf-Tasse, der trinkt immer Schnaps aus einer Alf-Tasse. Ach so, weiß ich gar nichts von. Weiß ich gar nichts von. Nee. Und der hat mal irgendwann gesagt, als wir mit einer Tüte Flips im Sonic saßen, haben wir ihm die angeboten. Er wollte die aber nicht, hat die abgelehnt mit der Begründung, Flips ist da grundsätzlich nur mit einer Alf-Tasse voll zerlassener Butter. und wir fanden einfach Alf-Tasse so eine geniale Maßeinheit, dass wir das seitdem irgendwie so immer gebraucht direkt haben. Direkt als Albumkonzept genommen haben. Und irgendwann ist halt dieser Song entstanden. Ja, Album heißt ja In der Nacht, als die Pizza kam. Die Nacht, in der die Pizza kam, genau. Ja. Da sind wir der Tradition treu geblieben. Seid ihr so Pizzabesteller? Johnny ist Pizzabesteller. Johnny bestellt erst die Pizza und dann den Krankenwagen. Erzähl dir auch mal die Geschichte. Ja, die ist tatsächlich. Die ist wahnsinnig lustig. Das erste Mal, dass ich einen Krankenwagen gerufen habe, der dann nicht kommen musste, aber da habe ich mir eine Pizza bestellt. Ist der Fehler, wenn man sich eine vegane Pizza bestellt wahrscheinlich, die dann aus allen Richtungen mich verlassen wollte. War der Krankenwagen auch vegan, als du den dann bestellt hast? Ja, scheiße. Ja, der hatte nicht gefragt. Du hast also eine vegane Pizza bestellt und die dann gegessen und dann... Die habe ich dann gegessen und so 3 Stunden später hat die sich gemeldet und dann war es vorbei und ich dachte, ich sterbe. Was kann man da drauf machen, dass man davon... Ich habe keine Ahnung. Wir sagen jetzt auch lieber nicht, welcher Laden das war, sonst kriegen wir eine Anzeige. Ja, KFC oder was? Wie das heißt. Genau, KFC machen jetzt auch vegane Pizzen. Ja. KFC? Nee, machen die ja nicht, KFC, weil da ist ja, das ist ja, so, da ist ja, ja Hühnchen und Veganer essen ja kein Hühnchen, grad, weil die Eier enthalten. Fußballclub. Ja. Ah, stimmt, gar nicht schlecht. Ja, Rüdi, was machst du denn so eigentlich? Was ich so mache? Ich schiebe hier die Regler. Ja, nach allen Regeln der Kunst. Wir dachten, du erzählst auch mal ein bisschen was von dir. Nee, aber nicht, wenn ihr hier extra angereist seid, hier um diese Sendung hier zu beglücken. Na? Wäre ja ein bisschen blöd. Naja, aber man erfährt so wenig über dich, wenn man diese Sendung hört. Ja, ich bin ein geheimnisvoller Typ. Ja. Ja, eben. Also, da musst du mal... was gelten, mach dich selten. Okay, dann höre ich jetzt mal auf zu reden. Ja, und dann lassen wir doch die Musik sprechen, oder? Hören wir doch mal ein Lied rein von eurer Platte, die es noch gar nicht gibt, auf die eure Fans ja ewig warten müssen. Hast du jetzt eben schon gesagt, wann die rauskommt? Ab Oktober, ne? Genau. Also ab 1. Oktober sollte die erhältlich sein. Ja. Bei uns zumindest. Und dann auch irgendwo im Internet bestimmt. Irgendwie diverse zwielichtige Download-Portale. Und in Köln spielen wir irgendwann am 5. November. Nein, am 5. November eine sogenannte Release-Show und da kann man die dann auch kaufen. Ist da irgendwas schiefgelaufen? Weil wenn ihr jetzt schon da seid, also... Ja, wir hatten halt gerade Zeit. Das ist ja ungelegte Eier, ne? Nö, die sind ja schon ziemlich gelegt. Jetzt kann ja jeder mal seinen Terminkalender rausnehmen. Wir sitzen ziemlich lange drauf, wir brüten halt lange. Die sind ziemlich gelegt, die Eier, aber wir sitzen halt gerne lange auf unseren Eiern. Willst du gelten, mach dich selten, sagte mein weiser Mann zu mir. Ja, es ist ja so, dass die Platte war ja schon aufgenommen vor 3-4 Monaten, ne? Ja, ungefähr, ja. Ja, eigentlich noch länger her. Warum hat es jetzt so lange gedauert? Ja, gut Ding, wir Weile haben, ne? Ach so. Wir sind eigentlich alle unglaublich faul. Ist da irgendwas schiefgelaufen? Nö, oder so? Schiefgelaufen ist tatsächlich gar nichts. Ja. Wir haben uns nur echt Zeit gelassen, Sommerpause, bis das Artwork fertig war. Und so ein Presswerk lässt sich ja auch immer ewig bitten. Wir sind ja auch so... Besonders wenn es in Hinterchina ist, ne? Wir sind ja so Vinyl-Nerds, weil der Preis die gerne stimmt. ihre Musik auf Vinyl rausbringen. Mhm. Und da muss man halt ewig auf das Presswerk warten. Wir hätten die schon wahrscheinlich schon im Februar auf Bandcamp stellen können. Aber das wollten wir halt nicht machen, bevor man es nicht auch in der Hand halten kann. Ja, mach doch aber mal, wenn du das anmachst, dann mach doch aber mal das, was bei dir jetzt unter 4 steht, an. Ja, das Kleinigkeit. Ja, genau. Ich habe gedacht, wir hören Wallraff, weil der wollte noch was dazu erzählen. Der Wallraff, ja. Der ist ja, wir danach was dazu. Wie wir alle, Ehrenfelder. Ja. Und um den geht's in diesem Song. Der ist Ehrenfelder? Nö, der wohnt hier in Ehrenfeld. Ja? Ja. Der hat auch mehrere Wohnungen, die der vermietet hier in Ehrenfeld. Das ist ein richtiger Abzocker wahrscheinlich, ne? Ziemlich fieser Typ. Wenn, dann wird er sich auf jeden Fall selbst überführen. Genau, der tut nur so. Ja. Also lebt das Leben als Wohnungs- und Immobilienbesitzer. Ja. Also darüber vermute ich mal. Ich weiß nämlich, auf Lanzarote hat er nämlich auch eine Anwesen. Ein Anwesen? Ja, und da hat er einen ziemlich schlechten Ruf. Weiß ich von Leuten, wem? Die mit den nachbarschaftlichem Verhältnis Wenn du so ein Anwesen haben, hast, wenn du so ein Anwesen hast du immer Anwesenheitspflicht, weil sonst frieren da die ganzen Leitungen zu. Ja, genau. Und dann hast du Anwesenheitspflicht. Ja. Jetzt hab das kaputt gemacht. Jetzt müssen wir ein Lied spielen, jetzt ist alles kaputt. Spiel mal Kleinigkeit. Ja, nachdem wir jetzt so lange über Weihnachten gesprochen haben. Ja. Du bist zwar nicht der Mann, der Mädchen seufzen lässt. Sie drehen sich nie um, wenn du vorübergehst. Doch das ist mir egal. Du bist doch meine Wahl. Ich wollte dich nie ändern, ganz im Gegenteil. Denn diese Kleinigkeit, die mir so wichtig ist, ist nicht was du hast. Mit einer Träne brechen. Du bist nicht der Smarteste, den die Welt je sah. Doch die Welt der Kleinigkeit, die mir so wichtig ist, ist nicht, was du hast, sondern wer du bist. So, wer jetzt rausfindet, wie das Originallied heißt, der gewinnt, ja, was gewinnt er denn? Irgendwie ein Auftritt? Das heißt eigentlich ziemlich ähnlich, aber von wem das ist, kann man was gewinnen. Vielleicht eine Pizza, eine vegane. Ja. Von so einem gewissen. Wir bestellen die dann. Wir wissen, wo man die beste vegane Pizza bestellt. Ich habe da eine gute Nummer. Ja. Du weißt doch, von wem es ist, richtig? Nee, ich hab's irgendwie, liegt mir auf der Zunge. Also in der sprachlichen Version ist es tatsächlich von den Goldenen Zitronen. Ah ja, mit Oh Baby, ne? Das ja, ist, genau. Ja, genau. Ah, ja, Zitronen haben das so gemacht. Ja. Wir haben das gecovert in der Annahme, es wäre von Zitronen. Tatsächlich ist es einmal im Original noch von Sonny und Cher. Ja. Also haben die wahrscheinlich auch schon GEMA bezahlt. Du hast mir gerade eben erzählt, ich hätte sogar nachgefragt. Ja, aber nicht bei Sonny und Cher. Aber bei den Goldenen Zitronen habt ihr nachgefragt. Ja, ich hatte mal dienstlich mit George Cameron zu tun. Mhm. Und dann habe ich den gefragt, auch noch in der Annahme, dass das Lied von denen ist, hab dann so klug, wie man das halt immer so macht, dann erst selber noch mal ein bisschen nach recherchiert und rausgefunden, dass es von Sonny und Cher ist. Aha. Und ihm dann noch mal hinterhergeschrieben, ja, ist ja sowieso nicht von euch und keine Ahnung. Und er hat dann aber auch nur gesagt, viel Spaß mit dem Lied. Ja, viel Spaß mit den Anwälten, ne? Ja, die sollen sich dann gerne mal melden bei uns. Ja, ja. Das bringt ja auch Klicks, wenn man dann von Anwälten schreiben kann. Ich meine, von Sonny und Cher, da ist es ja schon über 70 Jahre alt, das Lied. Das heißt, da ist es sowieso das Urheberrecht schon raus. Klar. Und die Zitrone ist ja quasi ihr Go gegeben. Haben wir jedenfalls so verstanden. Dann müsste das eigentlich laufen. Ja klar, dann ist ja eigentlich alles okay. Ja, ich denke auch. Ja. Ich meine, wir haben das Ding noch nicht veröffentlicht. Ne? Es lief jetzt in deinem Radio. Ja. Wir haben damit gar nichts zu tun. Ja, ich auch nicht. Ja, gut. Also bei wem muss man sich beschweren jetzt hier bei wem muss man sich bewerben? Bei Bermudafunk, ne? Mhm. Genau. Also, alle Anwälte bitte dort anrufen. Genau. Am besten dort anrufen, ja. Oh, der schöne Nils ist hier gerade, gibt seinen Kommentar dazu. Am 6.11. hat er nämlich Geburtstag. Ja. Und am 5.11. bringen wir feiern wir unsere wir Release. Und rate mal, wer am 4.11. Geburtstag hat. Jo, wir feiern also Raus und Rein. Gab's da nicht gerade so ein Festival? Mhm. Raus und Rein? Raus und Rein Festival? Rein und Raus. Wie ist es eigentlich, seid ihr so für Festivals zu haben? Kann man da euch buchen? Oder seid ihr so busy, dass ihr nie Zeit habt? Machst du einen? Nö, auf deinem Festival spielen wir gerne, Rüdi. Ja, mein Festival, ja, mein Festival, ey. Nee, würden wir gerne machen, aber uns fragt ja keiner. Oder hört jetzt der Alex, hört er zu, der Alex Schwers? Nee. Hey Alex, wenn du zuhörst, buch uns. Ich war ja da zum ersten Mal dieses Jahr auf dem Ruhrpott Rodeo. Sehr angenehm, auch schöne Größe, ne? Gar nicht so, gar nicht so überlaufen. Nee, ich fand es sehr, sehr gut, hat mir gefallen. Und habe auch gedacht, so, ach, da so vorne auf Hex könnte auch gut gedrängelt spielen, habe ich mir gedacht. Klar, oder so zwei Bühnen gleichzeitig, jeder spielt ein Lied. Mhm. Ja. Das wird passen. Mike fand die Idee auch super. Ja, spielen wir doch jetzt nochmal das Wallraff-Lied. Wir haben ja schon viel erzählt über das Lied. Um was geht's denn eigentlich textlich? Konzi, du hast Feder angelegt. Ja, es geht eigentlich da um zwischenmenschliche Beziehungen, neutral gegendert. Das heißt, es geht da um ein Pärchen, das sich länger kennt und irgendwann entdeckt die eine Seite der beiden Parteien, dass die andere überhaupt nicht die Seite war, für die sie gehalten hat, sondern dass das einfach Günther Wallraff war, der etwas herausfinden wollte. Über Beziehungswesen an sich generell und im Speziellen. Und das ist natürlich ein exemplarischer Song. Also wir haben mal rumgefragt und es ist tatsächlich schon relativ vielen Leuten genau so in Köln passiert. Und es ist natürlich auch... Auf Tinder oder was? Ja, und auch generell in Ehrenfeld, so. Wenn du dich in Bars rumtreibst und irgendjemanden kennenlernst, dann kann das durchaus auch einfach Günther Wallraff sein. Genau, und ist natürlich auch dann unterm Strich ein sehr tragischer Song, denn da zerbricht das, natürlich auch immer etwas. Das ist der nette Onkel von nebenan und dann war es Günther Wallraff. Ja, oder auch die nette Tante von nebenan. So, ne? Also das ist der ist ja ein Verwandlungskünstler. Mhm. Ach, und möchte halt viel herausfinden. Deshalb habe ich noch nie gesehen. Ist wahrscheinlich der Typ, vielleicht ist er auch gerade hier im Raum. Ist wahrscheinlich der Typ, der am Supermarkt, an der Supermarktkasse irgendwie nie seinen Wagen zur Seite schiebt, wenn ich komme. Nee, das ist der immer da steht wie blöd. Ja, aber man sollte auf jeden Fall in Beziehung, gerade wenn es ein bisschen frischer ist, ab und zu mal sich gegenseitig an den Nasen ziehen und zu gucken, ob die falsch sind. Denn es könnte sehr gut sein, dass es Günther Wallraff ist. Jetzt mach mal an. Ja. Ich muss husten. Ja. Ja. Tiere von Günter Wallraff. Kann doch sein. Günther. Noch ein. Nee, das war's dann. Ja. ich bin total aus dem Häuschen, Rüdi, deine Zuhörer, die denken so mit hier im Chat. Und Hörerinnen. Und Hörerinnen, genau. Ja. Die denken so mit hier. Mhm. Schreibt gerade jemand, es soll was von Dave und Mighty gespielt werden, die ja tatsächlich auch am 5.11. dann mit uns im Club Scheiße dabei sein werden. Mhm. Gute Freunde von uns. Unter anderem hat der Janni, der das macht, der hat auch einen Song auf unserem Album geschrieben, den wir jetzt aber nicht spielen. Das war eine Auftragsarbeit. Wir haben gesagt, schreib mal einen Punkrock-Song, weil der macht jetzt ja nur noch so elektronische Synthi-Musik und der kann aber auch noch Punkrock-Songs schreiben. Und wir haben den dann umgesetzt. Mhm. Ja, sollen wir was spielen von Dave und Mighty? Ja, spiel doch mal Dave und Mighty. Ja, machen wir doch glatt. Kopf über in die Hölle. And Mighty. Es geht rückwärts. rückwärts. Ja, allen Menschen, denen das gefallen hat, sei ans Herz gelegt, sich bei Dave and Mighty auch den neuen Song, neuen Coversong von Descendants anzuhören. In diesem Internet findet man das. Everything Sucks haben sie jetzt nämlich zum Besten gegeben von den guten Descendants. Ich habe gerade gehört, ich habe die ja sogar schon live gesehen. Ne? Ja, die bei unserer letzten Release-Show für die Dookie hatten wir die auch dabei. Ja. Und warst du begeistert tatsächlich? Oder? Ja, ich war begeistert, ja. Ich war unglaublich so, heiser am nächsten Tag. Es waren zwei Leute halt, Dave und Mighty halt, ne? Ja. Und die halt da performancemäßig da abgingen. Fun Fact, Dave ist inzwischen gar nicht mehr dabei. Ah, ja. Inzwischen ist es eigentlich Lena und Mighty, aber es klingt halt als Name nicht so gut. Ja. Und zumindest am 6.11. bei der Release-Show werden sie auch... Bleiben wir doch beim 5. 5.11., ja, ist ja egal. Ja. Brauchen wir jetzt heute auch nicht mehr verschieben. Ja. Werden sie auf jeden Fall auch am E-Schlagzeug begleitet werden von demjenigen, der auch das Cover-Artwork für unsere neue Platte macht und das Video zu dem Song After, zu dem wir schon gehört haben. Der die gleiche Mutter hat wie du. Der hat die gleiche Mutter wie ich, gehen wir jedenfalls beide von aus. Mhm. Und er sei hiermit auch herzlich gegrüßt, weil wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet, weil er jetzt auch noch Artwork sitzt für das Booklet, was in diese Platte hineingeschoben wird. Und der macht das ganz gut. Also ja. Die Musik kann man von denken, was man will, aber ich denke mal, grafisch wird das Ganze eine runde Sache. Und auch vinylmäßig wird es auch eine runde Sache. Das, so viel können wir schon verraten. Unsere Platte wird eine runde Sache. Die wir auch mit Artwork, was er gemacht hat, einseitig inzwischen schon bedruckt haben. Ja. Wieder wie beim letzten Mal. Einseitig bespielt, einseitig bedruckt. Bedruckt von Dave, der früher bei Dave und Mighty der Dave war. Tatsache. Ah. Also so klein sind da die Kreise. Ja. Der Dave hat nämlich so eine Druckwerkstatt, der macht dieses Fairtrade-Merch. Falls ihr das was sagt. Ja, das hat meines Wissens aber eine andere Nummer auch und auch Mutter als Alex und ich. Wobei Leute auch schon mal erzählt haben, dass er so fast Alex ein bisschen ähnlich sieht. Fairtrade-Merch, sag mal was, weil die ja ziemlich viel so sponsern, ne? Ja, die schalten auf jeden Fall auch immer, wenn du Ox liest, ich weiß nicht. Genau, überall steht das irgendwo drauf. Dann schalten sie da immer hin. Sogar irgendwie und du siehst wahrscheinlich auch mich immer damit rumlaufen. Also zum Beispiel auf meiner Tasche, die ich heute mit habe, steht das auch auf meinem Schulblock ein Aufkleber von denen drauf, da muss ich immer drauf gucken. Ja. Ich hatte auch mal einen Aufkleber unter einem Mülleimer, den ich dann aber ausgeliehen habe und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo der ist, aber hatte ich auch mal. Ja. Guter Junge, der David. Auch der Alex, ein guter Junge, sind wir unglaublich dankbar. Alles Bielefelder Menschen, denen wir unglaublich dankbar sind. Und wir haben auch noch andere Bielefelder Freunde dabei bei der Release-Show am 5.11., nämlich Primetime Failure. Mit Teilen von denen habe ich früher auch mal Musik gemacht in einer anderen Kapelle. Sagt dir zufällig die Krusty Crew noch was? Nee. Hast du das mal gehört? Na, scheißegal. Auf jeden Fall haben wir Primetime Failure auch mitgebracht, um die mal zu spielen. Die haben bisher nur ein Demo aufgenommen, was aber schon ganz passabel klingt. Aha. Und da haben wir den Song Let Go mitgebracht. Vielleicht machst du den mal an. Ja. Ja, Primetime Failure, wo kommen die her? Die kommen auch aus Bielefeld, via Zweidrittelgedrängel auch und wie auch Dave und Mighty und wie auch unser Label Crystal Meth and Heart Attack, auf dem die Platte rauskommen wird. Mhm. Und wir spielen auch am 15.10. mit Primetime Failure in Bielefeld eine Show, wo wir dann auch das als eine der ersten Shows, wo wir dann die Platte dabei haben. Okay, die Daten kann sich jetzt eh keiner merken. Nee, braucht auch keiner. Aber wir spielen halt drei Wochen, bevor wir hier in Köln spielen, spielen wir auch noch in Bielefeld und haben da halt auch schon die Platte dabei. Was ich noch fragen wollte, also euer erstes Album, das Dookie, das gibt es ja bei Bandcamp umsonst runterladen. Ne? Mhm. Wie sieht es denn dann mit eurem neuen Album aus? Macht ihr da erst schon so ein bisschen so... Auch ja, wir machen jetzt halt, merkst du ja gerade, alle wuschig, ne? Alle, das ist unglaublich, das Internet rastet aus. Ja, klar. Und dann im Oktober, wenn es dann endlich rauskommt, das Album, interessiert es keinen mehr. Aha. Nee, macht das dann auch so beim Bandcamp zum Runterladen? Ja, das werden wir da wieder. Oder wie? Rauskommen heißt auch erhältlich sein. Ja. Und zwar auch unentgeltlich, wenn man keins hat. Vielleicht machen wir mal diesen Haken da bei Bandcamp, dass man spenden kann, wenn man das will. Ja, ja, das macht normal. Da schreibt man 0 Euro rein und dann ist wieder gut. Genau. Ne? Und boah, aber sonst, nö. Sonst. Wenn jemand das 0 Euro wert ist, dann sind wir damit völlig einverstanden. Nee, was, nehmen wir das gerne. Was ich nur überlege, also ich muss jetzt gerade denken an die Band, die letzte Woche interviewt habe, die Coa Hilla, ne? Habt ihr da vielleicht, nee, habt ihr wahrscheinlich nicht reingehört. Wer kennt sie nicht? In die Sendung, ja. Und die halt dann auch ein neues Album rausgebracht haben. Und das gibt es halt auch bei Spotify, bei iTunes Store. Ja, dann haben die bestimmt Google Play ein Label, was das für die Amazon macht, oder? Haben die das alles selber gemacht? Die haben das alles selber gemacht, weil das ist eine DIY-Band. Ja, das sind wir ja auch, aber dann macht man doch sowas nicht. Doch, da haben sie irgendwie im Internet irgendwas zusammengeklickt, da zahlt man dann einmaligen Betrag und dann ist man halt mit dabei. Ja, das ist uns viel zu anstrengend. Ja, also ich glaube, das ist relativ übersichtlich. Ja, ich glaube, das ist ganz... einfach, in Anführungszeichen, muss halt dann irgendwie, was ich, so ein paar Euro dahin an diese Firma. Also wir verdienen unseren Lebensunterhalt dann mit den Touren, damit spielen wir das halt rein. Ja, T-Shirts und genau, T-Shirts, Touren und dann als eben so Exklusiv-Interviews wie jetzt heute hier. Und YouTube-Clips. Klicks. Ja, genau, also davon konnten wir uns jetzt auch schon wieder so ein halbes Jahr über Wasser halten. Ja, und Facebook-Likes. Auch das gibt richtig Kohle. Ist die neue Währung, muss man ganz klar so sagen. Genau. Also wir denken auch eigentlich nur noch in Klicks, in Views, in Shares, in Likes. Ja, wenn man morgens aufwacht. Alles nur für den Traffic, alles für den Traffic. Ihr wacht wahrscheinlich morgens auf, schaut an, wie viele Likes ihr gekriegt habt und dann sagt, oh, jetzt kann ich mich eigentlich gerade wieder hinlegen. Du bist ja Günther Wallraff und warst irgendwie bei uns unterwegs. Woher weißt du das? Das hat dir der Teufel gesagt. Ja, ja, oder wenn man schlecht drauf ist, geht man einfach wieder auf Facebook und sagt, oh, schon wieder 3 Likes, geil. Nee, tatsächlich ist es uns einfach nur wichtig, dass wer sich für unsere Musik interessiert, soll die so einfach wie möglich zu hören kriegen, sobald das Ding halt dann endlich draußen ist. Und darum Bandcamp und wer es sich raussaugen will, saugt sich es eh irgendwo. Und darum möglichst viele Menschen erreicht man, glaube ich, auf dem Wege. Ich glaube, heutzutage saugt sich keiner mehr. Nee, sagt man das auch wahrscheinlich gar nicht mehr, ne? Oder es lädt wahrscheinlich auch keiner mehr irgendwie. Hashtag saugen. Musik runter, illegal, oder? Sobald ich zu Hause bin, gucke ich bei Twitter erstmal was unter Hashtag saugen irgendwie, ob es da irgendwelche geheimen Links gibt. Ich wette, Hashtag saugen ist total, unmissverständlich. Ich wette, Hashtag saugen ist unmissverständlich. Ja, also wir haben ja schon, wir müssen ja jetzt nicht vom Niveau jetzt noch weiter runtergehen, ne? Nee, das heißt, du hast ja auch ziemlich tief gestapelt in deinem Warm-up-Programm hier für uns, bevor die anderen zugehört haben. Das habt ihr so interpretiert. Das hast du dir jetzt zuzuschreiben. Das habt ihr so interpretiert. Dass wir schon wieder unter der Gürtellinie hier sind. Da macht man sich als einfacher Radiozuhörer oder einfache Radiozuhörerin gar keine Vorstellung von, was hier abgefackelt wird. Ich habe hier noch was vorzuschlagen. Eine Band, die heißt Brutale Gruppe 5000. Die haben jetzt am Freitag kommt ihre neue Platte raus, wahrscheinlich auch auf Bandcamp. Zukunftsmaschine 2 heißt das Album. Und ich bin stolzer Besitzer jetzt schon von dieser Platte. Stolz? Was ist das? Stolz, das ist sowas wie stolz geschwellte Brust. Hast du einen besonderen Bezug zu der Band? Kennst ja, ich habe den Tommy von Loser Youth, denn der war schon hier mit... Ah, Loser Youth, mit denen haben wir mal gespielt, die mögen wir auch, die haben uns gefallen. Und irgendwie hat die Band Loser Youth mit Brutale Gruppe 5000 irgendwas zu tun, also genau weiß ich nicht, wurde mir nicht erklärt. Ja cool, mach mal an. Wir sind irgendwie davon ausgegangen, dass ich sowieso alles weiß, aber so ist es halt nicht. Ich will es nicht hören, aber so heißt das Lied. Ich will es nicht hören, heißt das Lied. Und ja, hier ist es. Kommt ein Freitag raus. Yeah. So, jetzt, ja. Ihr habt gemeint, es klingt wie so ein Fred, ne? Wie, was meinst du? So ein Fred, so ein meiner Fred. Meiner Fred, ja, nee, genau. Ich glaube, die haben von der ersten Gedrängelplatte tatsächlich einen. Ja, die haben Song, dieses Riff haben die auf jeden Fall von der Duki sich runtergezogen. Ich sehe ja nur so einen Sat-1-Ball irgendwie. Oh, dein Sat-1-Ball, der rollt. Sagen, ja. Nee, finde ich wunderschön, dass die das auch machen, mit Zitaten arbeiten. Das machen wir auch ganz gerne. Ja. Ja, redet weiter. Der Sat-1-Ball, der rollt immer noch. Ich muss jetzt hier ein Lied suchen. Jetzt kann ich suchen. I-D-F-G-I. I-D-F. Sat-1-Ball macht weiter. Ja, das ist halt der langsame Computer, erklären? Ne? Der Computer hat weniger Speicher als manches Handy. Hier ist es. Guck, da ist es. Na, das ziehe ich jetzt mal darüber. So, jetzt ist es da, jetzt ziehe ich es hoch. Ja, das ist halt noch alte Technik. Ne? Ja, ist alles nicht so einfach. Ja, ja. Fast so wie analog. Das ist wie analog, ja. So, jetzt hören wir das Lied. Warum hören wir das Lied jetzt? Wir hören dieses Lied, weil das so ähnlich klingt wie das Lied, was wir gerade gehört haben. Okay. Riesengrund, dieses Lied zu hören. Ich muss erstmal das Mikro hochziehen, ja. Ja, wir sind sofort im... Mensch, das Spiel das schon an. Also wir sind jetzt einmal mit Profis. Wir müssen die Sendung nochmal von vorne beginnen. Ja, genau. Hier ist ein Fehler. Also alle nochmal ausschalten. Ja, ja. Wir drücken auf Rewind. Ja, ja, ja. Na, wir sind in der Zwischenzeit hier in den Keller gestiegen und haben in Rüdis Plattensammlung das Original rausgesucht, wo diese beiden vorherigen Bands, wovon ja eine wir auch sind, abgekupfert haben. Nämlich von dem 1992 erschienenen Black Flag Album No Rules. Da ist auch Opel Gang drauf, oder? Da ist auch Opel Gang drauf. Damals noch... mit hier Dings auch am Bass. Campino. Campino ist ja von Zitronen. Sani, glaube ich. Fast. Genau. Ja. Also mach mal an, wir hören jetzt das Original von Black Flag. I don't wanna see it. Ja, jetzt macht es auch für so ein jemand wie mich irgendwie Sinn, dass das Lied von Brutale Gruppe 5000, Ich will's nicht hören, heißt. So wird ein Schuh draus. Ja, weil das Original nämlich von Minor Threat, I don't wanna hear it, heißt. Habe ich ja eben gesagt. Ja, nee, ich wollte es nochmal erklären für die Leute, die genauso auf dem gleichen, die es genauso langsam blicken wie ich. Ja. Ja, schön, so schön kann Punkrock sein. Mhm. Also man befindet sich immer in so einer Zeitschleife. Aber damit hat jetzt wahrscheinlich auch niemand gerechnet, dass du in deiner Show Minor Threat spielst, oder? Doch. Du spielst doch eigentlich immer nicht so Sachen, die alle schon tausendmal gehört haben und jeder im Schrank hat. Es ist halt keine Zeit für sowas, ne? Ja gut, aber machen. Dann haben wir uns heute die Zeit genommen. Ja. Aber es hat ja auch sozusagen inhaltlich eine Begründung gegeben. Ja, genau. Also bei so Sachen darf man sowas machen. Komparatistik. Ja, genau. Weiß zwar nicht, was es heißt, aber... Wir haben ja auch was mitgebracht, was sonst sich wahrscheinlich keiner anhört oder weniger Menschen, nämlich eine Band aus Essen, Phantom heißen die. Mhm. Die haben den Song, den wir gleich hoffentlich vielleicht hören, auch beim Micha aufgenommen, wo wir unsere Platte aufgenommen haben. Und wir kennen die Jungs gar nicht, aber wir lieben die Songs und gefällt uns sehr gut, was die da machen. Halt so also Melodycore-Kram mit deutschen Scheiße. Texten. Ja. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt was Gutes sein, ne? Ne, musst du nicht unbedingt. Ja. Nee, ist aber. Aber die Zeit nehmen wir uns, ne? Und wir hören jetzt Phantom von ihrer Platte Tauchen, das gleichnamige Lied Tauchen. Ich leg mich hin und breite beide Arme aus. Versuch die Rotation der Erde in ihrer vollen Wucht zu spüren. Herzschlag auf Minimum, 8 Schläge pro Minute sind nicht viel. Wie lange kannst du die Luft anhalten? Konzentrier dich auf das Spiel! Nee, haben wir doch ganz gut gefallen. Ging nach vorne. Ging's, ne? Ja. Unter Wasser ging's. Mhm. Also thematisch. Mhm. Ja, also nicht, nach unten. Ja. Ja, gedrängelt sind hier wieder. Ihr wart ja erst vor wir zwei Jahren. Wir waren Jahren, eben kurz ne? weg, ja. Ihr wart vor zwei Jahren war das letzte Mal hier, ne? Beim Dookie-Album vorstellen. Ja, wir waren aber auch zwischendurch doch einmal da. Ja, aber nicht als Gedrängelt, sondern. Nicht als Gedrängelt, um über Bielefelder Musik zu reden. Da hast du übrigens noch gesagt, du fändest die Idee so interessant, über die Stadt und deren Musik zu sprechen. Ja. Hast du das nochmal verfolgt irgendwie und irgendwen eingeladen aus Pusemuckel? Du, ich sag das oft und dann vergesse ich es wieder. Also. Aber eine gute Idee. Oder? Schreib dir das nochmal auf. Ja, ja, vielleicht sollte ich es mir mal aufschreiben, ja. Kann mal einer von da draußen Rüdel eine Mail schreiben, wo das drinsteht? Nee, also wenn gleich mit Vorschlägen von Städten und Leuten aus den Städten, die man einlädt. Ja, ich bin ja für gute Ideen zu haben, auch für Gäste hier bei Pogo Radio. Ich suche hier immer wieder jemand. Auch über Skype mache ich ja Sendungen. Ne? Das heißt, ungern, könnt, oder? Du machst lieber mit echten Menschen. Ne? Es geht so. Ne? Also Sendung über Skype? Also erzählst du dann, wie das funktioniert, das Unternehmen, was wie die als Startup angefangen haben und so. Ja, genau. Ah, okay, ein schwedisches Unternehmen war das ja erst. Ne? Ja, genau. Das ist ja der gleiche Typ wie Ikea. Mhm. So. So. Ja. Deswegen heißt es ja auch Chat. Ja. Chatbulla. Ja. Genau, wegen dem Chatbulla. Ja. Nee, ich will es jetzt noch zu Ende bringen, meine Idee. Ja. Also, ihr könnt. Eure Idee. Ja, wenn jetzt jemand nicht in der Band spielt, aber würde jetzt gerne hier zu Gast sein und er denkt irgendwie oder hat Spaß daran, irgendwie. was zu erzählen und dass auch viele Leute zuhören oder wenige Leute zuhören, ist ja egal. Der kann sich bei mir melden und dann machen wir zusammen eine Sendung. Ja, und wenn er Musik mitbringt, dann aber und der muss ja nicht mal in irgendeine Band spielen, der kann ja auch einfach von seiner Stadt erzählen, ne? Wenn er jetzt zum Beispiel aus so einer kleinen Scheißstadt kommt und will da mal gern irgendwie drüber herziehen, dann kann er das machen. Oder vielleicht findet er seine Stadt total geil, dann kann er auch darüber erzählen. Ja. Ne? Oder einfach mit ein paar Leuten abrechnen, die ihn in der Schule geärgert haben oder solche Geschichten. Ja, genau. Besser als Amoklaufen, denke ich mal. Ne? Ja, auf alle Fälle. Ja. Das ist hier Therapie. Das, ja. das ist der neue Amoklauf. Weil Rüdi sitzen und irgendwie Kindergartenfeinde beschimpfen. Hatten wir vorhin auch schon. Silke Vogt, du mieses Stück. Die hat im Kindergarten über mich gelacht, weil ich Simon heiße. Die hat zu mir gesagt, Simon. Ach, du heißt Simon? Ihr gesagt, das ist doch gar kein richtiger Name. Ja. Hast du nicht gesagt, ich heiße auch Simi? Schau, ne? Nee, habe ich vergessen damals. Ja. Ja, hinterher ist man ja immer schlagfertig. Ich würde mal sagen, wir spielen jetzt noch ein Lied. Also die Leute haben wahrscheinlich schon wieder vergessen, warum ihr hier seid, nämlich wegen eurem neuen Album, das im Oktober erscheint. Da spielen wir jetzt exklusiv hier, weltexklusiv hier bei Pogo Radio, ein Lied, das noch nie gehört worden ist, außerhalb von diesen Ohren, die hier anwesend sind. Ne? Ja. Und es ist auch noch das Allergeilste. Ja. Ja, jetzt kommt das Beste. Ja. Jetzt erst. Kickflip heißt das Lied. Aber bevor ich das Lied spiele, weil es dauert eine Weile, möchte ich noch, ich habe hier gerade im Chat habe ich jemand, nämlich den schönen Nils, der ja auch oft zu Gast ist, der macht ein Konzert mit Kick It, mit Krank und noch einer Band, die hat er wahrscheinlich wieder vergessen, im Äther am Freitag, an diesem Freitag. Das ist, glaube ich, der dritte oder sowas. Oder zweite, September. Ich. Ja, sowas, ne? Das ist gut möglich. Ja, und Kick It ist ja auch eine Pogo-Radio-Band. Wie? Nämlich der Sänger. Der Sänger hat damals, schon vor 10 oder vor 12 Jahren, hat er sich selbst ein Pogo-Radio-T-Shirt selbst designt. Mm. Und da habe ich den getroffen und gesagt, sag mal, Alter, muss ich dich jetzt anzeigen oder was? Wegen Copyright? Ja. Und hast du dann auch gemacht, ne? Ja, klar. Ja, also davon hast du das Mischpult. Seitdem ist sein Anwalt und ich gute Freunde. Ja. Genau, das Krokodil, das an deiner Wand hängt, das ist davon finanziert. Genau. Ja, jetzt spielen wir noch ein Lied von Gedrängel. Ja, Kickflip heißt es. Ja, das Lied ist ja von den Skatepunks hier aus Köln. Da hat man es auch schnell wieder hinter sich. Ja. Das ist ja auch ganz gut an so kurzen Stücken. Ja, kurz mal aufs Brett und dann auf die Schnauze, ne? Immer nur zum Kiosk kippen holen und zurück. Aber nur, wenn da kein Bordstein im Weg ist, denn dann klappt das alles nicht mehr. Da kommen wir nicht hoch. Ich habe mir das genau zurechtgelegt. Bordstein mit OA oder was? Genau. Ja. Ich habe mir das genau zurechtgelegt, wie ich ohne Olli von meiner Wohnung zum Kiosk komme. Da sind immer so Abfahrten und Auffahrten. Sonst nehme ich immer Olli mit, dass der mir zeigt, wo der Kiosk ist. Hast du den Weg vorher rausgesucht? Ja, aber ich komme da, Olli hieß früher mein Zivi. Ich komme inzwischen ohne Olli zum Kiosk. Ja, mit Google Earth. Ne? Meiner hieß Kickflip und über den ist dieses Lied. Nee, das Lied hat ja Donny geschrieben, ne? Also zumindest textlich. Muss man hier schon mal bloßstellen. Ursprünglich hieß das Lied auch anders. Das hieß ursprünglich Fickclip, aber da haben wir gesagt, das geht nicht. Da haben wir halt zwei Buchstaben vertauscht und dann heißt es jetzt Kickflip. Genau. Ja, ich lach später. Du kannst auch lassen. Ja. Du kannst ja mal zum Lachen in den Keller gehen, dann sehen wir dich irgendwie. Ja, da bin ich etwas unterwegs. Bist echt eine Weile unterwegs. Für alle, die es nicht wissen, wir sind hier im 27. Stock gerade. Ja. Das wissen eigentlich alle, ne? Das sind wissen, die Also die drei Leute, die hier zuhören, die waren doch alle schon mal da, oder nicht? Die jede Woche zuhören. Mhm. Die waren alle schon mal hier, oder? Ja. Du kennst die alle persönlich. Kenne ich alle persönlich, ja. Eigentlich könnte man sich auch immer irgendwo treffen und einfach so reden. Ich habe als Screenshot, die Screenshots habe ich ausgedruckt und hier so als Tapete. Das wäre auch ein Konzept, so ein Pogo-Radio-Stammtisch. Ja, oder was anderes, wenn man seine. Jeden Montag. Oder wenn man jetzt zum Beispiel bei Facebook, immer wenn man einen neuen Freund hat, druckt man das Profilbild aus und hängt sich so übers Bett. Oh ja. Das und irgendwann hat man, wenn man so 200, unwahrscheinlich, aber wenn man so 200 Facebook-Freunde hat, dann hat man diese 200 Bilder da neben sich. Was macht man denn, wenn die ihr Profilbild aktualisieren? Muss man das dann auch in seiner Galerie aktualisieren? Ja, natürlich. Wenn man befindet. Ja, und wenn man einen jetzt zum Beispiel, dann kann man durchstreichen. Wenn man nicht mehr befreundet ist? Ja. Oder abreißen. Oder wenn er einen blockt. Kann man alles machen. Ja. Was man nicht so alles machen kann. Unglaublich. Oder mit Dartpfeilen beschießen. Das macht auf jeden Fall auch eine Menge Sinn. Innovativ. Ja. Du hast aber vorhin auch noch gesagt, du hast hier noch so andere Sachen in der Playlist, die du auch gerne spielen wolltest. Ja, genau. Ne? Zum Beispiel Gedränge zum Beispiel. Nee. Wir haben schon unser Pulver verschossen. Wir haben unser Pulver verschossen. Nein, haben wir noch nicht. Der Konzi hat doch noch was mitgebracht. Also wir haben auf jeden Fall das Gedrängelpulver verschossen. Ja. Du wolltest doch hier, wolltest du nicht Lulu spielen? War ja, Lulu in die Einhornfarm. Du kennt wahrscheinlich, ich könnte es viel erzählen, aber ich mach's nicht. Lulu und die Einhornfarm ist eine sehr gute Band. Die haben auch ein neues Album draußen. Das heißt, ihr seid alle scheiße. Scheiße mit 2 S? Das stimmt. Wird doch mit dreierles S geschrieben. Mit Rucksack S, oder? Das muss ich sofort nicht korrigieren. Nee. Ja, das Lied heißt, was sind Sie denn für eine Person? Und das ist eine wirklich hervorragende Band. Wo sind die her? Und das ist auch eine hervorragende Frage. Natürlich aus Berlin. Mhm. Ja. Die spielen auch normalerweise in der Band die Toten Kreckhorn. Ach, die sind das. Hallo. Ja, also Teil davon. Nee, das ist doch eine hervorragende Frage. Jetzt sag doch mal. Also, was sind Sie für eine Person? Oder? So heißt der Song, oder? Ja, genau. Ja, finde ich großartig. Was sind Sie denn für eine Person? Ja, genau. Ist auf jeden Fall ein schöner Song. Ist das eine ausgeschrieben oder als Zahl? Was sind Sie denn für eine Person? Also heutzutage müsste man das als Zahl schreiben. Ja. Was sind Sie denn für eine Person? So heißt das nächste Lied. Ja. Alles andere ist nicht zeitgemäß. Von Lulu und die Einshornfarm. Ruf da an, die sollen das ändern. Ja, wir hören jetzt das Lied. Was sind denn Sie für eine Person? Ja, hier werden hier irgendwelche Gossip-News ausgetratscht, ne? Wer mit wem und so. Ja, eigentlich ist ja auch immer nur interessant bei den Sendungen, wenn die Musik läuft, was dann hinter den Mikrofonen passiert. Mm. Weil das werden die da draußen nie erfahren. Nie, ja. Und es ist der Hammer, so viel sei gesagt. Ja, ich könnte ja so eine Premium-Sendung machen. Ja, stimmt. Ja. Nur Musik und wir können hier gerade Scheiße machen. Nee. Die Premium-Sendung ist dann... Die hören nicht die Musik, sondern das, was dann läuft, wenn das Mikrofon zu ist. Wenn die bezahlen, so, ne? Ja, genau. Ich glaube, das machst du einmal. Ja. Dann ist Schicht. Ja. Ja, aber dann habe ich mindestens 5 Euro verdient. Oh, das reicht für einen Abend. Ja, das reicht, ne? So ein Bier 39 Cent im Supermarkt, das reicht. Hans A. zu Hansa, Hauptsache Hansa. Alles andere ist euer Bier. Simon hat sich ein neues Hobby einfallen lassen und denkt sich jetzt Werbejingles aus. Nee, ich zitiere Werbesprüche und mir wird dann immer vorgeworfen, ich würde mir die ausdenken. Ich habe mir einen Werbejingle ausgedacht. Ja, Konzi, unglaublich. Jetzt sieh mal vor. Ja, Moment. Für DM. Konzi hat echt ein unglaubliches Talent, sich Werbejingle einfallen zu lassen. Die können sich gerne bei mir melden. Zeig mal deinen Jingle für DM. DM. Ist unglaublich, oder? Das bleibt, das geht ins Ohr. Das ist catchy. Das haut rein. Ich hab sofort, ich kann sofort nachmachen. Wenn das mit Gedrängel nicht läuft, hat Konzi auf jeden Fall ein massives, stabiles zweites Standbein. Ja, wie bei Vize, ne? Beim Axel Kurz, als es nicht so gut lief, dann hat er auch, da hat er Dings damals Klingeltöne gemacht für Jamba, Sparabo oder dieser Frosch. Ah, das ist von dem? Unglaublich. Der gekreuzigte Frosch. Nee, dieser rasende Frosch da. Oder ist er auch der hinter Axel F steht? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich. Ja. Jetzt, wo du sagst. Stimmt. Also so viele Axels gibt es ja nun auch nicht. Komm, wir stellen mal Konzis Talent so ein bisschen auf die Probe. Jetzt schreibt mal spontan einen Jingle für H&M. H&M. Ja, oder Vizo? Kannst du? Vizo. Ja. Ja, weiß nicht, keine Ahnung, ja. Ja. Ja, weiß nicht. Ja. Könnt ihr eigentlich, wisst ihr eigentlich den Unterschied zwischen einem, so wenn ein Krankenwagen vorbeifährt oder ein Polizeiauto oder ein Feuerwehr? Könnt ihr den Ton unterscheiden? Ja. Ja? Ja. Hast du dafür eine geniale Eselsbrücke? Nee, gar nicht. Ich kann das nicht nachmachen, aber wenn ich es höre, dann weiß ich es. Nee, wie war das? Nee. Zu spät. Ja, was ist denn das jetzt? War das Krankenwagen oder Feuerwehr? Johnny, oder du bist doch Krankenwagen Polizei. Gefahren. Wie hat sich das angehört? Ich weiß nicht, ich war bewusstlos nach der Pizza. Aber der normale Punker sollte doch wohl einen Bullenwagen am Ton erkennen können von Weitem, oder nicht? Ja, ich kann es nicht. Zumindest also setzen dann die Fluchtreflexe. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt dann Polizei oder Feuerwehr oder Krankenwagen ist. Aber es gibt Unterschiede. Man sollte wahrscheinlich in allen Fällen rennen. Es gibt halt Platz machen. Ne? Ja. Hauptsache Rettungsgasse. Ja. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt hier fertig mit der Sendung. Das war Pogo Radio beim Mutterfunk. Wenn es heute nicht der 31.8. ist, dann halte ich meine Wiederholung. Und ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Hörern und auch bei der Band Gedrängel. Wir bedanken uns bei dir. Und ich würde mal sagen, wir spielen jetzt noch ein Lied aus der Bundeshauptstadt, ne? Aus Berlin. Von der Band Blutige Knie. Die haben jetzt auch gerade ein neues Album rausgebracht. Das heißt Mucka Bucka Wichtig Tour. Und das Lied heißt Indie Hacken. Viel Spaß. Guten Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss.